Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 149 des Gabelbissen Podcast. Ja, richtig gehört. Es gibt wieder eine Folge des Gabelbissen Podcast und wenn ich ehrlich bin, bis vor ein paar wenigen Tagen hätte ich selber nicht gedacht, dass es da mal wieder eine geben wird und ich dieses Intro sprechen werde. Aber in Zukunft wird es wieder Gabelbissen Podcast geben. Ihr wisst ja, man kann im Leben seine Meinung ja durchaus einmal ändern, weil immer starr einer Meinung bleiben ist vielleicht auch nicht immer so ideal. Und so ist es jetzt eben auch bei diesem Podcast-Projekt. So, jetzt werdet ihr vielleicht fragen, wie kam es denn dazu, dass der Thomas das wieder aufleben lassen möchte? Der hat doch einen anderen Podcast. Das ist richtig. Ich habe Der Witzer, dieses Podcast-Projekt, das mehrere verschiedene Podcasts beinhaltet, unter anderem auch ein Kochformat, das ich gemeinsam mit dem Peter mache, das Gach und Gurt. Doch es kam in den letzten Tagen dann dazu, dass ich mich auch wieder mal beim Gabelbissen eingeloggt habe, einfach um die Software dieses Blogs, dieses Podcasts auf dem aktuellen Stand zu bringen. Und da war ich natürlich neugierig und habe in die Statistiken, in die Download-Statistiken reingesehen, weil ich wissen wollte, wird denn das, was da noch im Netz ist, eigentlich noch gehört, heruntergeladen? Ich kann nicht sagen, ob es heruntergeladen wurde. Ob es dann im Endeffekt auch angehört wurde, kann ich natürlich nicht sagen. Und ich war erstaunt. Das wird noch immer wirklich oft runtergeladen. Also das Konzept, die Idee, die ich damals hatte, kommt bei den Leuten gut an. Sprich, dass ich österreichische Küche vorstelle. Und als ich dann auch noch in die Kommentare reingeschaut habe, und das von früher gelesen habe, und dachte, irgendwie hätte ich doch wieder mal Lust, was in diesem Format zu machen. Ja, und dann habe ich mich kurzerhand einfach dazu entschieden, den Gabelbissen wieder aufleben zu lassen. Das soll natürlich keine Einschränkung für mein jetziges Haupt-Podcast-Projekt sein, Der Witzer. Es soll schönes Zweitprojekt sein, der Gabelbissen. Er bleibt eigenständig, man wird ihn immer unter gabelbissen.at erreichen und immer unter dem Namen. Also dieser Podcast plane ich nicht in die Familie von Der Witzer mehr oder weniger zu integrieren. Aber ein bisschen wird sich dann ehrlich gesagt schon beim Gabelbissen ändern, aber keine Sorge, das sind keine wirklich großen gravierenden Änderungen. Was sich ändern wird, es ist nicht mehr der Plan, dass ich jetzt einmal pro Woche eine Folge bringe. Also das ist mehr oder weniger nicht drinnen, weil der Gabelbissen erfordert durchaus einiges an Recherchearbeiten und mein Ziel ist es einfach, euch Fakten von den Speisen zu bringen, nicht irgendwelche Halbwahrheiten. Weil die findet man relativ schnell im Netz und in der Literatur, aber richtig konkrete Fakten, da braucht es halt ein bisschen Zeit, dass man das schön alles recherchiert. Und das möchte ich nach wie vor hier beim Gabelbissen auch tun. Ja, und dann habe ich ja noch der Witzer-Projekt und das erfordert auch einiges an Zeit und neben dem natürlich auch noch einige andere Hobbys, meine Familie dann und die Arbeit und so weiter. Ja, also so viel Freizeit bleibt dann auch nicht über und ja, drum eine Folge im Monat, denke ich, ist eigentlich eine recht gute Zahl und da kann man sich dann schön drauf freuen immer und da gibt es dann einmal im Monat eben ein klassisches österreichisches Gericht, eine österreichische kulinarische Köstlichkeit, was auch immer, also einfach österreichische Kulinarik. Wobei es ja nicht nur rein österreichische Kulinarik ist, wie ihr euch vielleicht von früher erinnern könnt, von den alten Folgen, habe ich auch immer wieder was von den Kronländern der damaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gebracht. Das möchte ich beibehalten. Also es wird durchaus auch Gerichte geben, die es in Ländern heutzutage traditionell gibt, die früher mal zu Österreich gehört haben. Weil, das mache ich deswegen, Österreich war immer schon ein Vielvölkerstaat und diese Gerichte hatten auch auf unsere lokale Küche durchaus Einfluss. Vor allem auf die Wiener Küche hatten die ja großen Einfluss. Aber treue Hörerinnen und Hörer meines Podcasts wissen das ja, weil das habe ich ja durchaus schon das ein oder andere Mal erwähnt. Gut, dann kommen wir jetzt einmal zu den Sachen, die sich ändern werden, die wegfallen werden. Fangen wir mal an beim Gruß aus der Küche. Ihr erinnert euch vielleicht, das waren Folgen, wo ich direkt beim Kochen aufgenommen habe und euch halt den einen oder anderen Trick erklärt habe oder wie ich das mache, gezeigt habe. Und das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Auf der einen Seite, weil ich ja beim Gabelbissen verfolgen möchte, Back to the Roots, also quasi wirklich die klassischen Gabelbissen folgen. Und auf der anderen Seite ist das auch technisch bedingt. In der damaligen Küche ging das wunderbar. Mittlerweile habe ich eine Küche, die ein bisschen moderner ist, oder sagen wir es ziemlich sehr modern ist im Vergleich zu der damaligen, und die hat zum Beispiel einen vom Herd gesteuerten Dunstabzug. Tolles Teil, liebe ich total, funktioniert wirklich super, aber sind wir es ehrlich, für Aufnahmen kontraproduktiv, weil ihr wollt nicht ständig auf der Aufnahme den Dunstabzug hören. Somit habe ich mich mal dazu entschlossen, das Ganze wegfallen zu lassen. Weiters wird dann noch wegfallen die Kategorie, die wir damals hatten, die Gabelbissen Basics. Bei den Basics habe ich euch Sachen erklärt, so einfache Sachen, wie mache ich zum Beispiel eine Sauce Bechamel. Das wird es hier auch nicht mehr geben. Da kann es aber durchaus sein, dass dieses Format dann bei Gar und Gurt aufgenommen wird. Dass man da vielleicht der Peter und ich so klassische Basics euch ein bisschen erklären, wie man das schnell selber machen kann. Kann man zwar alles kaufen, ich weiß, aber selbstgemacht ist immer noch am besten. Sonst wird natürlich alles beim Alten bleiben. Es wird wieder Erklärungen geben, entweder zum Gericht selbst, historische Sachen, oder ich werde eine Zutat des Gerichts genauer für euch beleuchten, wo wir uns das Ganze dann im Detail anschauen. Und wie es natürlich zum Gabelbissen gehört, erkläre ich dann auch Schritt für Schritt das Rezept, das auch natürlich nach wie vor zum Nachlesen geben wird. Ja, die nächste reguläre Folge, also die 150, ist bereits schon in der Arbeit. Also sprich, ich bin am Recherchieren, ich habe auch schon ein Thema. Und was soll ich sagen, es macht mir wieder Riesenfreude, da kulinarisch von der österreichischen Küche zu recherchieren. Ja, dann würde ich sagen, genug für diese kleine Folge, für die mehr oder weniger für den Relaunch des Gabelbissen. Und ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche ich aber noch nicht viel Spaß beim Nachkochen, das gibt es erst dann wieder mit der nächsten Folge. Also, bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.